Gewiss, jedes Mal, wenn ich sie aufrief, damit du ihnen vergibst, steckten sie ihre Finger in ihre Ohren, überdeckten sich mit ihren Gewändern, verharrten im Irrtum und verhielten sich sehr hochmütig.